In diesem Buch möchte ich an konkreten Beispielen, an echten Menschen, diese enormen Herausforderungen des Arbeitsmarktes heute benennen und zeigen, was unser Land tun kann, um sie in den Griff zu bekommen. Die Herausforderungen sind dreierlei. Es geht zum einen um angemessene und gerechte Bezahlung und eine menschenwürdige Gestaltung der Arbeitsverhältnisse, zum anderen um sozial verträgliche und nachhaltige Alternativen für die durch Digitalisierung zukünftig wegrationalisierten Arbeitsplätze und zum dritten darum, die disruptiv entstehende neue Arbeitswelt der Gig- oder Share-Economy an die bestehenden sozialen Standards anzupassen, die unsere soziale Marktwirtschaft ausmachen. Das erste Problem sehe ich bei all jenen Arbeitsplätzen, die weder automatisiert noch übers Internet vermarktet werden können, sondern die nach wie vor körperlich erledigt werden müssen. Den klassischen Dienstleistungen. Fast 23 Millionen Deutsche arbeiten im Dienstleistungssektor. Er hat schon lange die Industrie als größten Sektor des Landes abgelöst. Was die Mittelschicht betrifft, gehören zum Beispiel all jene Berufe dazu, die mit Erziehung und Gesundheitsversorgung zu tun haben, also Lehrer, Sozialarbeiter, Kindergärtner, Kranken- und Altenpfleger, aber zum Beispiel auch Handwerker. Und bei diesen Dienstleistungsberufen gibt es ein Problem. Viele, die dort beschäftigt sind, verdienen zu wenig und empfinden ihre Arbeitsplätze als immer weniger sicher. Die Altenpflege ist beispielsweise derzeit ein riesiges Thema in der Politik. Eigentlich sind sich alle einig, dass die Pflegenden deutlich mehr Geld verdienen müssten, damit die klaffende Nachfragelücke geschlossen und die Alten und Kranken auch in Zukunft noch versorgt werden können. Und doch steigen die Einkommen dort bisher nur sehr schleppend. Genauso verhält sich dies bei Lehrern und Erziehern. Sie sind ebenso Mangelware. Und doch werden sie in vielen Bundesländern überwiegend nur noch befristet eingestellt. Befristungen sind übrigens nicht nur in den Erziehungsberufen ein ausuferndes Phänomen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat berechnet, dass derzeit 3,2 Millionen Menschen im Land mit einem Arbeitsvertrag mit Verfallsdatum arbeiten, also jeder zehnte Angestellte. Bei Jobeinsteigern sind es sogar mehr als 50%. Dabei will das kaum ein Angestellter so. Es sind die Arbeitgeber, die es diktieren, weil es ihnen Flexibilität verschafft. Und Politiker, die diese Arbeitgeber gewähren lassen, weil sie überzeugt sind, nur so seien diese global wettbewerbsfähig. Bei den Handwerkern mag der Zusammenhang weniger offensichtlich sein, doch auch bei ihnen gilt. Es gibt zwar stellenweise viel zu wenige von ihnen und doch spiegelt sich, was man als privater Auftraggeber von Handwerkern wahrscheinlich nicht vermutet, dieser große Bedarf in der Gehaltsentwicklung kaum wider. Wie kommt es aber eigentlich zustande, dass unsere Verdienste weniger stark steigen als unsere Lebenshaltungskosten? Schuld daran sind in vielen Branchen Unternehmen, deren Bestreben, von Jahr zu Jahr mehr Gewinne zu erwirtschaften oder sich gegen internationale Konkurrenz durchzusetzen, zu Ausstiegen aus den Tarifverträgen geführt haben. Der Rückgang der Tarifbindung im Land ist dramatisch. Noch 1995 hatten gut 80% der Betriebe im Land Tarifverträge. Heute dagegen arbeiten nur noch 56% aller Festangestellten überhaupt in Betrieben, für die eine Tarifbindung gilt. Schuld sind auch die Beschäftigten selbst, die Mitgliedschaften in Gewerkschaften für verzichtbar halten, denn dadurch fehlt diesen zunehmend der Rückhalt für Arbeitskämpfer aus der Mitte der Gesellschaft. Kommen im Weihnachtsgeschäft unsere Pakete zu spät, weil Amazon-Mitarbeiter streiken, schütteln viele von uns nur verständnislos den Kopf. Fallen unsere Züge und Busse aus, weil die Fahrer für Lohnsteigerungen kämpfen, sind wir wütend auf die Fahrer selbst, anstatt auf die Betriebe, die sie offenbar nicht fair entlohnen. Schuld ist vor allem aber die Politik, die den Unternehmen Raum für schlechtere Anstellungsbedingungen verschafft hat. Das Ergebnis ist, dass in vielen Branchen Fachkräfte, also gut ausgebildete Spezialisten, heute häufig keine Fachlöhne mehr bekommen. Und manchmal sogar nur noch Mindestlohn. Das zweite Megaproblem unseres Arbeitsmarktes sehe ich hier. Wohin sollen all die Menschen, deren Jobs gerade sterben, weil sie wegautomatisiert werden? Die OECD schätzte im April 2019, fast jeder fünfte deutsche Job könne in Zukunft durch Computer oder Roboter erledigt werden und für weitere 36% der Arbeitsplätze seien disruptive Veränderungen zu erwarten. Auch diese Entwicklung bedroht gerade die Mittelschicht. Wie ersetzen wir all die Arbeitsplätze, die wegfallen, weil sie automatisiert werden? Die Schalterbeamten, die Lohnbuchhalter, die Anlageberater, die Sachbearbeiter? Auf diese Fragen hat die Politik bisher keine zufriedenstellenden Antworten gefunden. Und die dritte und vielleicht größte Herausforderung: jene Arbeitsplätze, die zwar nicht automatisiert werden können, die aber dank Internet nun völlig neu funktionieren. Ich meine all die Dienstleistungen, die heute über Jobaufträge im Internet und über Apps vermarktet werden. Anstatt bei Firmenfest angestellt zu sein, hangeln sich Werbetexter, Berater, Journalisten, Architekten, Grafikdesigner und viele andere über Stellenportale, Empfehlungen, Kundenakquise von einem Job zum nächsten. Sie müssen sich ihre Aufträge selbst heranschaffen, alles komplett selbst organisiert. Arbeitsmarktforscher nennen das Gig Economy. Man arbeitet sich von einem Gig, einem Auftrag also, als Solo-Selbstständiger zum nächsten. Ohne Kollegen zu kennen, mit denen man sich austauschen oder gar arbeitsrechtlich organisieren könnte. Ohne wirksamen Arbeitsschutz wie eine Begrenzung von Arbeitszeit zu genießen und ohne zu wissen, wie viel Geld man am Monatsende auf dem Konto haben wird. Auf die Spitze getrieben wird dieses Modell der Gig- oder auch Share-Economy derzeit am unteren Ende des Arbeitsmarktes, bei all den App- und Clickworkern, die per Smartphone ihre Aufträge abholen, um sich dann als Fahrradkurier in der Essenslieferung abzustrampeln oder mit dem eigenen Wagen für Amazon und andere Pakete auszuliefern. Betriebsräte? Fehlanzeige. Mindestlohn? Vielleicht. Unsere Gesellschaft kommt nicht darum herum, diese drei Probleme des Arbeitsmarktes mit politischen Konzepten anzugehen. Nicht nur, weil sie riesige soziale Konflikte heraufbeschwören, sondern auch aus pragmatischen Gründen. Wenn die Kosten fürs Leben deutlich stärker steigen als die Verdienste vieler, dann können all diese Menschen sich weniger leisten, sie können weniger Dinge konsumieren. Und immer drängender ist die Frage: Wie sollen Menschen, die mit ihrer Arbeit immer schlechter verdienen, fürs Alter vorsorgen? Wie sollen sie sich für den Pflegefall absichern? Umfragen zeigen, dass es in kaum einem anderen Land Europas so viele Menschen gibt, die kein Geld für den Lebensabend zurücklegen wie in Deutschland. Das aber bedeutet, spürbaren Teilen der arbeitenden Bevölkerung droht Altersarmut. Schon jetzt gilt jeder fünfte Rentnerhaushalt als armutsgefährdet. Doch was, wenn es in unserer Gesellschaft immer mehr Verlierer am Arbeitsmarkt gibt? Wer soll all das Geld für die Versorgung von Altersarmen dann überhaupt noch erwirtschaften? Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann dürfte die gesellschaftliche Spaltung, die durch die Unsicherheit am Arbeitsmarkt erwächst, noch erheblich zunehmen. Das kann man am Vorbild der USA sehen, wo die Gesellschaft wirtschaftlich deutlich gespaltener ist als bei uns und wo mittlerweile sogar schon Milliardäre davor warnen, dass der Reichtum der einen und die zunehmende Armut der anderen zu heftigen sozialen Unruhen führen könnten. Denn auch in Deutschland ist der Reichtum, ähnlich wie in den USA, zunehmend nach einem bestimmten Muster verteilt. Ein paar Menschen an der obersten Spitze der Gesellschaft, die vielleicht geerbt haben, leben von den Mieteinnahmen der zunehmend klammen Mittel- und Unterschicht. Dann gibt es in der deutlich schrumpfenden Mitte ein paar Glückliche, die es schaffen, sich selbst mit ihren Fähigkeiten zur eigenen Marke zu stilisieren und damit gute Aufträge an Land ziehen. Dazu kommen eine Handvoll Menschen an den Schaltstellen der digitalisierten Wirtschaft, die die Algorithmen programmieren, nach denen der neue Arbeitsmarkt funktioniert. Hier wird das alte Konzept fester Beschäftigungsverhältnisse mehr und mehr aufgeweicht und durch das neue Konzept des Einzelkämpfers ersetzt. Den Freiberufler, der sich jeden Tag aufs Neue um Aufträge bemühen muss, der mit billigeren Arbeitskräften in anderen Teilen der Welt konkurrieren muss oder auch nur mit anderen, noch billigeren Fahrradkurieren, die vielleicht schneller strampeln als er selbst. Am unteren Ende der Nahrungskette steht in dieser düsteren, aber nicht unwahrscheinlichen Zukunftsversion die Masse an Menschen, die nach der Musik dieses neuen Arbeitsmarkts tanzen müssen. Nach Weisung ihres Handcomputers klauben sie Pakete in den Logistikzentren von Amazon zusammen. Sie werden als App-Worker von ihren Smartphones auf Tour geschickt, um diese Pakete im Akkord auszuliefern oder um in einer Stunde möglichst viele Essen zu übergeben. Die als freier Autor im Minutentakt Produktbeschreibungen für übers Internet verkaufte Waren ausspucken müssen, um auf einen annehmbaren Stundenlohn zu kommen. Die bange Frage ist, was kann jeder Einzelne von uns tun, um die Misere zu bekämpfen? Können wir in unserer Rolle als Konsumenten Macht entfalten, indem wir selbst Billiglöhnen den Kampf ansagen? Indem wir weniger Pakete von Hermes und Co. und unser Essen nicht mehr vom Fahrradkurier liefern lassen, Lohndrücker wie Ryanair boykottieren und unsere Kleidung nicht mehr bei Prima kaufen? Man müsste es so machen, meinen viele. Andere entgegnen, wie sollen wir uns das noch leisten, auf solche Billiganbieter zu verzichten, wenn wir selbst immer weniger Geld im Portemonnaie haben? Es klingt nach einer fatalen Abwärtsspirale. Die Lösung sehe ich anderswo als nur im Konsumboykott. Wenn wir wollen, dass die Arbeitenden im Land wieder stärker an der Produktivitätsentwicklung beteiligt werden, dass Arbeit wieder mehr wertgeschätzt wird und die Menschen besser von ihrer Arbeit leben können, brauchen wir ein gesellschaftliches Umdenken, das weit über unsere Rolle als Konsumenten hinausgeht. Gefragt ist stärker denn je die Politik. Sie muss deutlich mehr tun als bisher, um den Wert der Arbeit wieder zu stärken und den Menschen im Land die Zukunftsängste zu nehmen. In den vergangenen Jahren hat die Politik dem Arbeitsmarkt mehr geschadet als geholfen und folgenschwere Fehler in der Wirtschaftspolitik begangen. Sie hat dafür gesorgt, dass Deutschland zum Billiglohnland wurde. Und dafür, dass viele Menschen um die Früchte ihrer Arbeit gebracht wurden. Mit dieser Meinung bin ich nicht allein. Prominente internationale Wirtschaftsforscher sehen das ebenso. Darunter ist der US-Ökonom Adam Posen, Präsident des Peterson Institute for National Economics und Kolumnist bei mehreren angelsächsischen Zeitungen. Posen brachte vor ein paar Jahren in einem Interview den Begriff des Billiglohnlands auf und sagte, die deutsche Wirtschaftspolitik habe zuletzt versagt. Eines seiner Beispiele: Die öffentliche Hand habe zuletzt viel zu wenig Geld investiert, und zwar sowohl in den privaten als auch in den öffentlichen Sektor, habe die Wirtschaft zu wenig unterstützt. Mit dem Resultat, dass nun große Marken abstürzen und dass auch Beamte und viele andere, deren Lohn von öffentlichen Kassen abhängt, zunehmend schlechter abgesichert sind. Wenn es um die Frage geht, welche politischen Fehler dazu geführt haben, dass der Wert der Arbeit derart gesunken ist, nennen die meisten Kritiker aber dieses Stichwort: Agenda 2010. Kurz nach der Jahrtausendwende begannen die Arbeitsmarktreformen der Regierung unter SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder mit dem erklärten Ziel, den Faktor Arbeit ganz generell billiger zu machen. Arbeitgebern sollte die Entscheidung erleichtert werden, bei Bedarf an neue Mitarbeiter zu kommen, indem man dafür sorgte, dass es nun nicht mehr allzu teuer und riskant war, sie an sich zu binden. Die Türen für Leih- und Zeitarbeit und neue Beschäftigungsformen, für die weniger Arbeitsschutz galt, öffneten sich weit. Es entstand die Flut an Minijobs, Leiharbeit und Zeitarbeit, deren Folgen noch heute, obwohl es der Wirtschaft doch auf dem Papier so gut geht, zu spüren sind. Das politische Ziel, den Faktor Arbeit zu entwerten, ist leider geglückt. Mehr noch. Der Anspruch, Arbeit müsse billig zu haben sein, hat sich innerhalb der vergangenen fast zwei Jahrzehnte von der politischen Leitlinie zur gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit gemausert. Und dieser Anspruch, billige Dienstleistungen konsumieren zu dürfen, zieht sich durch alle Sektoren der Wirtschaft. Es gilt für das vermeintliche Recht, billig zu fliegen zu dürfen. Wäre es so schlimm für die Angestellten, würde die Politik es doch verbieten, oder? Ebenso wie für den eingebildeten Anspruch, seine Kinder von einem möglichst billigen Bildungssystem bitte trotzdem hochwertig und international wettbewerbsfähig ausgebildet zu bekommen. Ebenso wie kaum jemand heute noch bereit ist, mehr als 100 Euro für einen Inlandsflug zu zahlen, will niemand hohe Steuern oder Sozialabgaben leisten. Dabei trägt man als Bürger damit Verantwortung für eine gut funktionierende öffentliche Daseinsfürsorge, Also für zufriedene und leistungsfähige Menschen in den Ämtern, bei der Polizei, in den Schulen, den Kindergärten, den Krankenhäusern. Wir meckern, wenn die Deutsche Bahn oder die Post einmal im Jahr ihre Preise anheben, um auch ihre Mitarbeiter besser bezahlen zu können, anstatt daran zu denken, dass auch die Angestellten einen Inflationsausgleich verdient haben. Und wir meckern über unsere Steuer- und Sozialabgabenlast, anstatt anzuerkennen, dass diese Steuern und Abgaben nicht einfach weg sind, sondern damit all das finanziert wird, was unser Leben sicher und sozial macht. Die Agenda 2010, die als Heilmittel für die Stabilisierung des Arbeitsmarkts in der Wirtschafts- und Finanzkrise dienen sollte, schuf tatsächlich einen riesigen Billiglohnsektor, der auf Kosten der Angestellten funktioniert. Und auf Kosten der Steuerzahler, die es letztendlich mitbezahlen, wenn Menschen nicht mehr von ihren Einkommen leben können und Unterstützung vom Staat brauchen. Später, 2015, versuchte die Regierung dann gegenzusteuern. Ein Mindestlohn sollte jetzt zumindest das untere Ende des Arbeitsmarkts vor einem noch weiteren Abrutschen bewahren. All den Facharbeitern in der Mittelschicht aber half das nicht. Wenn es schlecht läuft, müssen wir, dank des flexibilisierten Arbeitsmarkts, heute zu den Konditionen Ungelernter arbeiten. Auch heute hat die Politik nicht aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und macht neue. Immer wieder stützt sie Firmen, die Löhne drücken, anstatt entschieden gegen sie vorzugehen und trägt damit zur Entwertung des Gutes Arbeit bei. Sie kuscht stellenweise vor großen Firmen, wenn diese mit Abwanderung drohen oder glaubhaft machen, auf andere Weise nicht global wettbewerbsfähig sein zu können. Daher geht es in diesem Buch auch um einige Beispiele für eine solche Politik und deren Folgen. Die verantwortlichen Politiker für Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik erscheinen heute viel zu oft ängstlich und leicht einzuschüchtern, anstatt mutig und visionär. Wir brauchen kein kleines Flickwerk am bestehenden Missstand, sondern wir brauchen große Lösungen für die großen Problemfelder auf dem Arbeitsmarkt. Erstens. Wie bekommen wir jene, deren Arbeitsplätze jetzt wegrationalisiert und automatisiert werden, wieder in Arbeit? Zweitens. Wie schaffen wir es, die Arbeit, die heute übers Internet vermarktet wird, wieder fair zu entlohnen und sie zu würdigen Bedingungen zu gestalten? Drittens. Wie ermöglichen wir, dass all die Dienstleistungsjobs, die heute viel zu schlecht bezahlt werden, aufgewertet werden? Es ist möglich, dass unsere Gesellschaft diese Fragen klärt, dass Politik, Wirtschaft und auch unsere Gesellschaft als Ganzes die Arbeitswelt zukunftsfähig machen. Bei all dem ist Arbeit kein Selbstzweck. Vernünftig an die Herausforderungen der Zeit angepasste Berufsbilder und fair gestaltete Arbeitsbedingungen sind der erste Schritt zur Sicherung unseres Wohlstands und des sozialen Zusammenhalts. In den folgenden Kapiteln zeige ich, wo genau die Probleme in den einzelnen Sektoren liegen und wo wir ansetzen müssen, um gute Lösungen zu finden. Kurzum, Arbeit soll wieder so wertgeschätzt werden, wie es angemessen wäre, damit wir auch in der Mittelschicht morgen noch von unserem Geld leben können.